Deutschlandfunk. Kultur heute. Grundlage der Demokratie ist die Toleranz. Kritischer Geist bedeutet, bei allen Unterschieden auf Dialog zu setzen, jede Art von Meinungen zu respektieren. Es ist kaum zu glauben, wer das vor 8 Jahren in einer Rede gesagt hat. Der türkische Schriftsteller Çetin Altan wurde damals mit einem staatlichen Kulturpreis geehrt und bei der Verleihung redete der damalige Ministerpräsident Erdogan. Altan war 1971 von der türkischen Militärjunta verhaftet worden. Ihm wurde vorgeworfen, er habe einen Putsch geplant. Immer wieder wurde er vor Gericht gezerrt und insgesamt zu 1000 Jahren Haft verurteilt. Über seine Erfahrungen hat er einen Roman geschrieben und im vergangenen Jahr ist Çetin Altan im Alter von 88 Jahren gestorben. Vielleicht ist es ja gut, dass er nicht mehr miterleben musste, wie vergangene Woche seine Söhne verhaftet worden sind. Beide sind über 60 Jahre alt. Der eine ist ein sehr bekannter Journalist, der andere Wirtschaftswissenschaftler. Frage an meine Kollegin Luise Sammann. Frau Sammann, was bedeutet denn die Verhaftung der Altan-Brüder für die Türkei? Ich glaube, sie bedeutet vor allem oder sie zeigt vor allem, wie groß der Druck hier inzwischen ist und dass es eben inzwischen auch tatsächlich jeden treffen kann. Die beiden sind wirklich im ganzen Land bekannt, nicht nur wegen ihres berühmten Vaters, sondern auch eben wegen ihrer eigenen Veröffentlichungen. Jemand hat gesagt, das wirkt so, als wären Peter Sloterdijk und vielleicht Ulrich Wickert gemeinsam verhaftet worden. Das ist tatsächlich vielleicht eine vergleichbare Dimension. Und daran sieht man ganz einfach, es ist niemand in der Türkei mehr sicher, egal wie berühmt er sein mag. Der Journalist Günter Wallraff und andere machen sich zurzeit auch für die inhaftierte Asli Erdogan stark. Die Sorge ist da groß, denn es heißt, der kranken Autorin würden wichtige Medikamente verweigert. 80.000 Menschen sollen insgesamt inzwischen verhaftet worden sein, darunter über 100 Journalisten. Die Brüder Altan waren ja früher sogar Teil der AKP. Das ist natürlich ein ganz brisantes Beispiel und es zeigt einfach nochmal, was hier für ein Durcheinander, was auch für ein Trauma für viele Menschen das hier bedeutet, weil einfach keiner mehr wirklich weiß, wer ist eigentlich nochmal gut und wer ist böse. Gestern war ein Vater, der seine Kinder auf eine Gülen-Schule schickte, noch ein Guter sozusagen. Das war jemand, der es zu was gebracht hat. Jetzt ist es genau das Gegenteil. Ich kenne jemanden, der heißt mit Vornamen Fethullah. Der versucht nun mit allen Mitteln, sich umzubenennen, weil er nicht den Vornamen dieses Predigers tragen möchte, der hier jetzt zum Staatsfeind Nummer 1 geworden ist. Das heißt, es herrscht eine riesengroße Unsicherheit in den Dimensionen gut und böse, richtig und falsch. Vergangene Woche wurde ja außerdem schon die zweite Kunstbiennale abgesagt. Erst die Sinop-Biennale, jetzt die Çanakkale-Biennale. Wie aktiv ist denn da die Kulturszene zurzeit überhaupt noch? Die ist wirklich zusehends weniger aktiv. Man merkt das jetzt ganz deutlich. Die beiden Beispiele, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, sind nicht die einzigen. Es sind Dutzende Veranstaltungen, die in den letzten Wochen abgesagt wurden. Das bekannte Jazz-Festival von Istanbul, ein Rock-Festival, ein Metal-Festival, ein Elektro-Festival. Es ist einfach so, dass auf der einen Seite viele sagen, dass ihnen die Lust wirklich auf Kultur vergangen ist, einfach wegen der ganzen angespannten Stimmung. Auch viele, die noch etwas veranstalten, sagen, es kommt kein Mensch, das Publikum bleibt aus, weil keinem der Sinn danach steht, jetzt hier irgendwie in ein Kino zu gehen oder sowas. Wie groß ist denn der Druck auf diese Veranstaltungen? Es gibt diesen Druck. Wir wissen zum Beispiel von der Çanakkale Biennale, dass es da tatsächlich deutlichen Druck von der AKP-Bezirksregierung, vom Bürgermeister der Stadt gegen die Kuratorin der Veranstaltung gegeben hat, die als Terrorunterstützerin dargestellt wurde. Also sowas gibt es, aber ich glaube, es geht vor allem darum, dass die Stimmung einfach nicht passt. Und es ist eine ganz große Rat- und Hoffnungslosigkeit, die ich gerade unter Intellektuellen und Kulturschaffenden hier in den letzten Wochen spüre. So anders, als es ja noch vor 3 Jahren während der Gezi-Proteste war, wo alle noch so angriffslustig waren. Jetzt ist es wirklich so, dass viele sagen, sie können nicht mehr. Die Schriftstellerin Ece Temelkuran, die ist hier als Erdogan-Kritikerin bekannt, mit der habe ich letzte Woche gesprochen, genau über dieses Thema. In der letzten Zeit haben Leute wie ich das Gefühl, wir haben nichts erreicht, sagt sie. Wir haben nichts verändert, wir haben verloren. Viele um mich herum haben jetzt nur noch einen Wunsch, es soll einfach nur alles aufhören. Wir kommen mit diesem ständigen Katastrophenzustand einfach nicht mehr klar. Viele Intellektuelle verlassen das Land. Der regierungskritische Journalist Can Dündar ist nach Berlin geflohen und will auch in nächster Zeit nicht in die Türkei zurückkehren. Seine Frau darf nicht aus der Türkei ausreisen. Wie sieht denn die türkische Regierung den Fall Dündar? Sie hat sich dazu nicht explizit geäußert. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass ihr das letztendlich natürlich in die Hände spielt, was da passiert. Und Can Dündar, das muss man auch sagen, ist längst nicht mehr der Einzige. Er ist sicherlich das prominenteste Beispiel. Aber dieser Braindrain, gerade unter Kulturschaffenden, der hier eingesetzt hat, der ist wirklich nicht mehr zu übersehen. Und dementsprechend düster sind meiner Meinung nach auch die Aussichten für die Türkei. Denn wenn genau diese Menschen gehen, dann überlassen sie, ohne dass ich ihnen das vorwerfen möchte, natürlich einem Herrn Erdogan und seinen Anhängern kampflos das Luise Feld. Sammann war das über die aktuelle Lage in der Türkei.